Questcast. Niemand lebt im Helgoland. Ja, dann gehen wir doch mal auf den guten Herrn zu, ne? Und als er euch hört, eure Schritte, guckt er, blickt er über die Schulter, kurz mustert euch drei und macht erstmal mit seiner Verladetätigkeit weiter. Guten Tag. Er dreht sich. Ich habe schon eine Ahnung. Dreht sich um. Auch sein Gesicht, also jetzt, wo er näher dran seid, ist schon sehr wettergegerbt, sehr vernarbt, vielleicht von irgendwelchen Pocken oder sowas. Sieht nicht so schön aus. Siebär. Ja. Eigentlich könnte mal Ava, mach mal bitte eine Medizinprobe. Wenn du ihn da so siehst. Geschafft. Die Narben in seinem Gesicht sagen dir, dass der gute Mann wohl eine Hautkrankheit haben müsste, damit seine Hautstruktur so aussieht. Also du kannst es jetzt natürlich nicht direkt sagen, was, aber das ist nicht nur Wettergerbung. Das ist wie, als ob der so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch zu wenig getrunken hat oder sowas auf Dauer, und dann wird die Haut ja mit 60 dann irgendwie auch sehr fahrig und so. Also eine Mischung aus anscheinend lange Zeit zu wenig getrunken, irgendeine Krankheit irgendwie nochmal mitgenommen, Seewetter, also ist das wohl nicht umsonst so. Ja, er dreht sich zu euch um und mustert euch drei und meint dann, hallo. Hallo, sind Sie Fischer? Das wohl. Wir hätten da mal eine Frage. Ja, mit wem spreche ich denn eigentlich hier? Mein Name ist Paul Hummel. Ah, mein Name ist Helmut. Ich bin der Fischer hier. Also einer der Fischer. Und da hinten sind meine Kollegen. Was kann ich denn für euch tun? Ich fahre nicht auf Festland. Nicht, dass ihr denkt. Ja? Nein, wir bleiben erstmal ein bisschen hier. Schön. Ja, es ist eine sehr schöne Insel. Das wohl. Wir hatten in der Markthalle gesehen, dass es gar keine Fische zu kaufen gibt. Und dann wurde uns gesagt, die Fische sind alle gestorben. Das wohl. Haben Sie mehr Informationen dazu? Das wohl. Was ist den Fischen denn passiert? Na, die sind wohl alle krank geworden, ne? Und wann ist das passiert? Ja, eine ganze Weile. So 10, 20 Jahre. Die sind alle krank geworden. Haben die Knieberli gegessen. Und dann haben wir einen Tausch gehabt. Keine Aale mehr. Also nur noch Knieberfleisch, ne? Das heißt, seit 20 Jahren fangen sie nur noch Knieper und keine Fische mehr? Das wohl. Also haben die Knieper jetzt die Fische gefressen oder sind sie an einer Krankheit gestorben? Oh, kann mir vorstellen, war wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Ich meine, das waren die Knieper wohl egal. Die haben die wohl gegessen und dann waren sie weg. Macht ihnen das keine Sorgen? Nee, warum? Wir essen halt alle Knieperfleisch jetzt. So gesund. Schauen Sie sich nur an, wie gesund die alle auf der Insel aber aussehen. Wie vermehren sich denn dann die Knieper, wenn die keine Fische mehr essen ja, können? Ja, Sie wissen schon, wie sie sich vermehren, ne? Oder nee. Nee. Ja, also da schabt sich der Kniepermann, schabt sich dann an die Frau. Na, ich meine eher, wie die sich ernähren. Also wie schaffen die das? Ich möchte Moscherie die Ohren zuhalten. Ja, die essen halt so Algen und untereinander essen die also sich mal auch. Algen essen die? Ja, auch. Das und wohl. Sich gegenseitig auch? Auch, ja. Also wohl. Sind Knieper kannibalistisch? Ja, also seit 20 Jahren bestimmt. Aha. Aha. Ich ja, merke, Sie sind ein Experte auf diesem Gebiet. Oh, das wohl. Gab es eigentlich vor 25 Jahren, gab es da schon Knieper? Ja, die waren allerdings ein bisschen kleiner. Das heißt, sie sind irgendwie so vor 20 Jahren plötzlich... Plötzlich. Größer geworden. Zack. Die Natur, da weiß man nie so. Da sind die wildesten Sachen passiert. Was war denn vor 20 Jahren? Boah, irgendwas unter Wasser wahrscheinlich. Also hier oben ist alles wie immer. Schon seit hunderten von Jahren, würde ich fast sagen. Helgoland gibt's schon halt immer. Kein Sturm oder so vor 20 Jahren, der irgendwie besonders auffällig war, oder? Nicht mehr als sonst. Also wir haben hier Stürme, das stimmt, aber Stürme sind hier normal. Ja, natürlich. Da haben Sie natürlich recht. Und ihr seid vom Festland gekommen und wolltet alles über Knieper wissen, richtig? Er mustert euch dann nochmal. Speziell eure Kleidung. Nein, das haben Sie missverstanden. Wir sind Vogelkundler. Wir sind Vogelbeobachter. Mein Name ist Hilda Nussbaum. Ich weiß nicht, ob Sie schon von mir gehört haben. Nee. Es gibt da ein paar... Okay. Ich erzähle einfach noch ein bisschen von meinem Standardwerk, das natürlich eigentlich gar nicht existiert, über den gelbschnäbligen Hüpfelhupf, aber gebe dann irgendwann auf. Ich hätte gerne eine Probe überreden von dir. Überreden? Kann ich das überhaupt? Ob du ihm ne, abkauft und so. Oh, ich habe eine 3. Mhm. Bin höchst überzeugend. Er nickt mehrfach. Er hört sich das auch deine Ausführung an. Du kannst ja nicht ganz folgen, dem Ganzen, was du da erzählst, im Detail. Aber er hört dir zu und hinterfragt das auch nicht nochmal, das Ganze. Also Vogelkundler, dann ist das halt so. Ja. Wissen Sie, auch wenn wir eigentlich auf Vögel spezialisiert sind, gibt es ja auch einige Vögel, die Fische essen, und deswegen ist für uns das Verschwinden der Fische schon von Interesse. Und deswegen wollten wir danach. Wir haben keine Fischbrötchen mehr. Ja, ja. Das stimmt. Auch da. Auch das. Das wohl. Fischbrötchen sind hier Mangelware. Ja, die essen. Hat sich Ihrer Meinung nach durch das Verschwinden der Fische auch der Vogelbestand auf Helgoland geändert? Ja, anders. Also der ist explodiert. So, man hat richtig viele Vögel jetzt hier. Richtig viele. Die Vögel essen auch die Knieper? Die essen sich alle gegenseitig. Also es ist verrückt. Die essen sich, also der starke frisst den Schwachen. Also die Knieper essen auch die Vögel, meinen Sie? Alle gegenseitig. Alles, was nicht schnell genug, alles isst sich auch hier. Ich würde gerne auf Psychologie würfeln, ob der Mann ganz bei Trost ist. Okay. Worauf willst du das festmachen? Ob er gut weil er halt erzählt, dass die Knieper die Vögel essen und alle sich gegenseitig essen und ich das so ein bisschen unglaubwürdig finde. Okay. Ja. Ich würde halt gerne einschätzen, ob er das wirklich glaubt oder ob er lügt oder ob er einfach nur verrückt ist. Dann mach mal bitte eine Naturkundeprobe und eine Psychologieprobe. Okay. Ich habe bei beiden jetzt nicht so viel, aber ich versuche es. Naturkunde hat geklappt. Psychologie hat nicht geklappt. Also du weißt, dass Vögel Krebse essen. So. Aber ich weiß auch, dass Krebse nicht Vögel essen in der Regel. Also in der Regel würden die, wäre höchst ungewöhnlich, wenn Knieper sich plötzlich eine Trottellumme oder sowas greift und die wegsnackt. Das ist, vielleicht macht das mal eine verzweifelter Knieper, macht das vielleicht mal, aber eigentlich ist es eher andersrum. Ja, der Knieper hat ja auch gar nicht die nötige Agilität, um so einen Vogel zu fangen. Stimmt. Vielleicht, wenn der Vogel verletzt ist. Ja. Aber also bei Psychologie habe ich das Gefühl, der erzählt die Wahrheit, oder? Kann sein. Okay. Ja, alles sehr merkwürdig hier. Ja, ich würde eher sagen, hier ist alles wie immer. Also hier passiert nicht viel. Ab und an mal kommen mal Touristen. Aber die gehen meistens schnell auch wieder. Die haben genug bei der Insel, die wollen wieder aufs Festland. Die haben nicht so's mit der Insel. Aber das heißt, sie sehen hier auch häufiger Menschen kommen und gehen und ja. Ich kann mir auch vorstellen, ihre Frau ist da auch sehr, bestimmt auch häufig hier und hilft ihnen dabei. Ja, das ist ja Männerarbeit. Und um das zu unterstreichen, haut er so einen ganzen Käfig voll mit schnappenden Kiefern von seinem Boot auf das Dock. Richtig krachen. Und das ist so ein sehr schwerer und halt schnappender Käfig. Ein schnappender Käfig? Ein schnappender Käfig. Ich möchte gebührenden Abstand halten. Das verstehe ich natürlich. Kann ich total nachvollziehen. Keine Frau der Arbeit. Aber haben Sie vielleicht hier in letzter Zeit eine junge Dame gesehen? Wir sind auf der Suche nach ihr, weil wir uns mit ihr hier treffen wollten. Sie müsste irgendwie schon vor einiger Zeit die Insel verlassen haben. Ja, irgendwelche... Ja, weiß ich nicht. Irgendwas, weiß ich. Nee. Hä? Also ja. Ich meine, eine Frau müsste doch hier auffallen. Warum? Weil hier nicht so viele Frauen sind, wegen der harten Männer. Nee, die haben noch mal zu tun. Nee, die haben schon, die sind schon da, die haben nur nicht, die haben nur Tagewerk zu verrichten. Das ist, die haben halt zu tun, wir haben hier genug Frauen. Also wir brauchen die nicht vom Festland importieren. Ich nicke einfach ganz intensiv. Okay, alles klar. Warum? Und also Sie suchen eine Frau? Genau, ich suche meine Cousine, Lisa. Lisa. Ja. Und Sie haben sie nicht gefunden. Nein, deswegen hatte ich ja die Hoffnung, dass sie hier aufgefallen sein können, wenn sie zum Hafen geht, um die Insel zu verlassen. Wo sie doch meinten, dass hier häufiger mal Touristen sind, die auch die Insel verlassen. Ja, aber ich mir jedes Gesicht merken würde. Oh. Das haben sie natürlich. Ja, ja, das wohl. Konnte ich das annehmen? Okay, dann vielen Dank. Ja, kein Problem. Schönen Tageswerk. Das wohl. Und okay, er hebt auch eine weitere Kiste krachend mit schnappenden Kiefern auf das Dock. Wohl war auch sein letzter Streifzug wieder sehr erfolgreich. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir kommen so nicht weiter. Es ist natürlich auch schwierig, wenn Lisa wirklich schon seit 2 Monaten wieder weg ist. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es ein wenig schwierig ist, Informationen aus den Bewohnern dieser Insel herauszubekommen. Vielleicht reden die Frauen hier mehr. Aber es läuft ja keiner hier herum. Also vielleicht müssten wir einfach mal an Haustüren klopfen gehen. Vielleicht müssten wir das wirklich mal tun. Die Frage ist nur, wo. Also, ob man einfach zufällig irgendwo klopft. Ich weiß nicht, was wir dann... Also, klar, wir können nach ihr fragen, aber... Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand was weiß und sie gesehen hat? So. Aber wir können es probieren. Oder sollen wir, wenn wir schon hier unten sind, erstmal zur Kneipe gehen? Ich meine, da müssten doch dann auch Frauen sein, oder? Ich bin dafür, ich brauche Rum-Vorrat. Mehrere Flaschen. Das können wir gerne machen. Das Wie viel Uhr Wasser haben wir? Ist mir nicht geheuer. Es ist noch, ihr seid noch in der Tagphase. Also ich würde sehr, sehr gerne in die Kneipe gehen. Okay. kein Bier vor vier. Ich trinke ja auch kein Bier. Das ist richtig. Ihr schlagt euch durch den Hafen, Dockviertel vorbei, könnt rübersehen zum Strand, das Wetter hält sich. Und seht dann, also bis dahin ist euch noch keine andere Kneipe aufgefallen, das ist wohl vielleicht dann die einzige Hafenkneipe. Und in einem, das ist ein von außen so ein Fachwerkgebäude, hat auch wohl nur ein Erdgeschoss. Es hängt ein Schild, wo der Name der Hafenkneipe Hüs Wederkant. Und wenn ihr euch diese Holzhütte da so anguckt, die sieht schon ein bisschen zugig aus. Das Schild knarzt hin und her im lauen Wind. Aber draußen hängt ein Schild geschlossen. Wohl ist eine Kneipe hier erst offen, nachdem die Fischer von ihrer Fahrt wieder nach Hause gekommen sind. Dann ist es wohl offen, vorher scheint sich das wohl nicht zu lohnen. Und so ist die Dorfkneipe da wohl noch verschlossen. Sieht es so aus, als würde der Wirt da auch wohnen? Also ist da sozusagen die, so eine Wohnung drüber oder andere Gebäude in der Nähe? So? Also natürlich ist da irgendwo Gebäude daneben, aber... Also so Wohngebäude. So. Also es ist nichts angeschlossen, nein. Also es ist wohl wirklich nur diese Hafenkneipe. Und er scheint da nicht noch drin zu wohnen, nein. Das wäre von der Größe, müsste diese Holzhütte eigentlich größer sein, damit das passt. Mhm. Okay. Draußen seht ihr halt halb offene Fensterläden. Es ist in Blumenkästen ein paar halb verwahrloste Blumen und Rasen ein bisschen angesät. Ich würde mal so durchs Fenster gucken, so ein bisschen Scheibe reinlugen. Kein Licht drin. Du siehst aber eine urige Holzeinrichtung, eine Inneneinrichtung mit einer Bar, ein paar Schemeln, so eine typische Dorfkneipenoptik siehst du da. Es ist auch keiner drin, gerade eben. Hinter dem Tresen stehen ein paar Flaschen. Die Etiketts kannst du jetzt nicht so genau lesen. Da steht wohl was dran. Ist jetzt aber nicht so, dass das irgendwie eine bekannte Marke steht, die du jetzt gleich aus der Entfernung erkennst. Ja, das erkennst du so auf dem ersten Blick. Mhm. Und es scheint wirklich halt sich darum zu drehen, dass du einen Hauptraum hast, vielleicht noch ein kleiner Nebenraum, aber mehr wird da aber auch gar nicht drin sein. Und Plätze, ich würde mal so schätzen, vielleicht für 20 Gäste ungefähr, sowas um den Dreh. Steht da draußen irgendwas von der Öffnungszeit? Nee, wohl... Also, du, mach mal einen Ideenwurf, bitte. Ja, geschafft. Da stehen keine Zeiten dran, weil du vermutest, dass halt jeder hier weiß, wann die offen hat. Und da nicht so viel Tourismus da gang und gäbe ist, brauchen die das auch nicht. Die wissen halt, die sind dann und dann offen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit dem Sonnenuntergang oder kommt, dass wenn die Fischer hier nicht mehr rausfahren, dass sie dann in die Kneipe gehen. Bestimmt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir später nochmal wieder, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Die Helgoland-Düne, ist die am Festland? Oder ist die Teil noch von Helgoland? Die Düne, Teil so. Ja, die ist in dem Moment nicht im Bild. Die müsstet ihr erreichen über ein Börteboot. Okay. Ihr könntet am Hafen könntet ihr jemanden suchen, der euch dann rüberfährt. So. Aber selber rüberschwimmen ist eher nicht so die Idee. Lass mich mal kurz gucken. Das ist ein bisschen weit, ne? Es ginge, also wenn ihr rüberschwimmen könntet, schwimmt ihr vielleicht so ein Kilometer oder anderthalb, vielleicht sowas um den Dreh. Ja, gut. Wir haben ja momentan noch keinen richtigen Grund, da Ja, nee, würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Dann, was ist jetzt unser genaues Ziel? So, suchen wir eine Frau? Suchen wir weiter nach Lisa? Oder versuchen wir weiter herauszubekommen, was mit diesen Fischen los ist? Naja, also ich würde sagen, Lisa ist schon unser Hauptaugenmerk. Darum sind wir ja hier. Die Frage ist nur, was geht hier insgesamt vielleicht Komisches vor sich? Wir haben immer wieder von Dünenhexen gehört. Irgendwas stimmt mit den Fischen nicht. Die Leute hier sind alle sehr merkwürdig. Es ist die Frage, was davon in Zusammenhang steht. Und Luisa und Eva, macht mal bitte noch, auch noch mal einen Ideenwurf gerade eben. Welcher Wert war das nochmal? Idee, das ist ganz oben. Nicht Ja, blind? Attribute. Ach ja, ich bin blind. Geschafft. Luisa? Ich fände Idee nicht. Ganz oben. Ganz, ganz, ganz, ganz, ganz oben. Unter IN bei Attribute. Okay. Dann habe ich es nicht geschafft. Eva, du erinnerst dich an das Gespräch vom Dekan, Herr Hastings, der ja auch meinte, dass ihr ruhig an Informationen, Bildern, Zeichnungen, was auch immer, ihr ruhig alles auch mitnehmen sollt, dass ihr euch ja vielleicht nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen sollt, sondern dass auch einfach eine Informationsbeschaffung in dem Moment. Alles, was irgendwie dienlich sein könnte, um eventuelle Folgeexpeditionen, dass man die ruhig dann mit aufsammelt, die Informationen. Ihr hattet, glaube ich, auch so ein bisschen was mitgenommen. Und das kommt ja so, wo ihr dann steht und überlegt, was eigentlich so eigentlich ja, euer Ziel ist, euer Fokus ist in dem Moment. Okay, also ich habe das Gefühl, dass wir mit Lisa gerade nicht so richtig weiterkommen. Ich vermute mal, in der Hafenkneipe werden wir mehr Informationen finden, aber wenn die jetzt noch nicht offen hat, würde ich vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal die Düne an und tragen einfach alles zusammen, was wir zu dieser Fischkrankheit, zu den Kniepern, zu den Dünenhexen finden, einfach mal zu sammeln. Ja, und Vielleicht ergibt sich ja später ein großes Ganzes, das wir jetzt einfach noch nicht sehen können. Also das mit den Fischen finde ich einfach sehr, sehr merkwürdig. Und das scheint ja auch schon ein paar Jahre irgendwie vor sich zu gehen und niemand findet das komisch hier. ja, das stimmt. Und wenn wir halt uns ans Wasser beziehungsweise an den Strand begeben, vielleicht sehen wir dann ja auch mal selber einige dieser Knieper in freier Wildbahn. Ich weiß Also, nicht. ich werde mich vom Wasser fernhalten, aber ihr dürft gern gucken gehen. Ja, vielleicht laufen die ja da irgendwo rum. Man kann sich ja trotzdem auf Abstand halten. Vielleicht sind die Fische ja auch gar nicht tot. Vielleicht fischen die Leute einfach nur noch nach Kniepern. Kann ja auch sein, dass sie da irgendwie Blödsinn erzählt haben. Aus Ja, die welchem Grund Frage auch ist nur, immer. warum? Ja, also es wäre ja okay, wenn sie es machen, nur noch nach den Kniepern zu fischen. Nur die Frage ist, warum sollten sie uns das erzählen? Das wäre schon sehr komisch. Ja, Ideen eurerseits? Wünsche? Ja, also ich hatte ja vorgeschlagen, zur Düne zu gehen. Wobei wir da ja fahren müssen. Ein Aber Bötchen. gibt es nicht hier auf dem Inselteil, wo wir sind, auch Ach so, solche den Strand Stellen? gäbe es. Ja. Dann auf zum Weiß ich nicht. Strand. Also, Könnte man ja mal machen, wir haben ja nichts anderes zu tun gerade. Ja. Gut, dann gehen wir zum Strand. Okay, ja, ist ja auch alles nicht so weit entfernt. Ihr könnt den Strand dann recht baldig ansteuern. Ein weißer Sandstrand, der schon nach ein bisschen nach Urlaub am Meer oder so typisch aussieht in dem Moment. Auch hier hört er wieder die Möwengeräusche, die über den Kniepern kreisen und sich dann wohl irgendwo vereinzelt immer nach einer Weile dann wieder in den hinteren Teil der Insel begeben. Vereinzelt am Strand krabbeln, stachsen einige Knieper hin und her. Etwas diffus. Wetter nach wie vor gut. In der Ferne seht ihr wieder die Börteboote, die fischen. Wenn ihr rausguckt, seht ihr das Festland nicht. Ihr seht wirklich nur Wasser, Wasser und noch mehr Wasser. Geschätzt sind das vielleicht in Distanz 70 Kilometer. Und so weit könnt ihr dann doch nicht rüber gucken. Ja, mir ist das auch zu viel Wasser und ich weiche so ein paar Meter wieder zurück. Bitte. Ich wollte nur sagen, dass ich Moncherie ableinen möchte, dass sie so ein bisschen herumflitzen kann. Und das tut sie auch. Sie springt los, sucht sich weißen Sand, kläfft ab und zu. Es scheint ihr sichtlich gut zu tun, sich die Sonne auf dem Pelz scheinen zu lassen. Ja, es wirkt irgendwie fast nach Urlaub, wenn das nicht alles so komisch wäre. Und einer der die vereinzelten Knieper, die da rumstaxten, sind von dem Bellen ein bisschen erschreckt und staxen etwas auseinander. Weg von euch. Das ist ein Knieper. Hin zu den Kniepern. Ja. Schauen wir uns die Knieper an. Ja, ich beobachte das aus sicherer Entfernung. Questcast, ja, also der Kniepercast. Ich habe jetzt keine Angst, dass die Knieper mich anspringen oder so. Ihr müsst etwas abseits gehen, weil das Gebell hat die Knieper verschreckt. Ava bleibt ja ein bisschen zurück, okay. Und ihr wollt etwas näher ran, doch die Knieper weichen euch weiter aus, gehen nicht ins Meer, sondern stachseln den Strand weiter entlang. Einer der Knieper allerdings kommt dann doch etwas zögerlich Richtung der kläffenden Mancherie und Ava dann. Erst Ava auch in dem Moment bemerkt. Wie nah kommt der denn an mich ran? Das sind jetzt vielleicht noch so 10, 15 Meter. Und er stackelt so langsam in deine Richtung. Ich merke das und rufe noch Paul und Lisa, dass sie mal bitte zu mir herkommen sollen, weil sich mir gerade dieses Krabbeltier nähert. Schaut mal, hier kommt gerade ein Knieper auf mich zugekraxelt. Und es sind 7 vielleicht, Meter inzwischen. Vielleicht wollt ihr euch beeilen. Ich weiche so ein paar Schritte zurück. Wie schnell ist denn dieses Tier? Irgendwie? Ja, mir ist das jetzt auch ein bisschen suspekt, muss ich sagen. Es ist so ein Speed-Knieper. Also irgendwie Speed-Knieper. Also Rennkrebs. Und es sind 5 Meter. Ich gehe ganz normal zurück, also ganz normal, also ich renne nicht zurück, weil ich mir denke, also mit so einer Krabbe wird doch Ava zurechtkommen. Wie groß ist der denn? Ist auch schon wieder so ein Kabenzmann. Aber, also, weiß nicht, wie so ein Meerschweinchen, ich weiß nicht, irgendwas so zum Größenvergleich. Naja, so. Das, du hast ja, ich hatte ja euch ein Bild gesendet und das ist schon Die Scheren sind schon groß. Das ist schon der Panzer von dem Tier und so weiter. Wenn du von oben, das ist schon so ein Teller, ne? Das ist nicht so ein Okay. kleiner Schnubidibu. Das ist Ich meine, schon. die Zuhörer wissen ja nicht, was du geschickt Nee, hast. aber so ein Teller, wenn man sich Aber. so einen Speiseteller vorstellt, ist das ist die Grundplatte von diesem Tier, von der Größe. So ein Teller, von dem man Okay. isst. Und wenn dann die Scheren Oh passend ja. groß genug dazu sind, ist das schon nicht einfach mal so ein netter kleiner Krebs, den man so Ich habe hier umarmt, gerade weißt so ein Bild gefunden, wo die Kniper offensichtlich gegessen werden. Das sieht jetzt nicht so schön aus, du? aber es bietet, glaube ich, einen ganz guten Größenvergleich, wenn man dazu so sich menschliche Hände anschaut und so. Auch wenn es jetzt so ein Oha. Kind ist, aber trotzdem, also finde ich schon, also habe ich nicht so groß mehr vorgestellt. Also da ist schon eine Klaue von denen ist ungefähr so groß wie eine menschliche Hand, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja. Ja. Ja, ich weiche immer schneller zurück und schaue mich um, ob irgendwie so ein Stock oder sowas hinter mir liegt und ein Stück Holz, mit dem ich so diesen Ist der Knieper Knieper wegschlitzen schneller als kann. ein Mensch? Also dieser spezielle Knieper? Nein, aber Nein, oder? es ist ja, Ava ist ja erst weggegangen, die stand da ja. Ja. Wenn du zurückweichst, eilt oder stackselt der Knieper erst eher in deine Richtung und dann eher in Mancheries Richtung. Moncherie, fast. Er dreht leicht ab. Mancherie kläfft, knurrt, schippt so ein bisschen Sand vor sich weg. Dem Knieper scheint es ziemlich egal. Stackselt weiter in Mancheries Richtung und streckt einmal stoßartig seine Klaue nach vorne, um nach Mancherie zu schnappen. Und Mancherie schafft es mit einem Satz nach hinten nochmal gerade der riesigen Schere auszuweichen. Mancherie, komm sofort hierher. Mancherie, ach so, ach, mach mal eine Überzeugenprobe. Ist ein sehr gut erzogener Hund. Also. Na, dann sollte dir die Probe ja nicht schwer fallen. Es ist nicht mein Tag. Und Mancheries Tag auch nicht. Und vielleicht habe ich die Probe nicht geschafft. Oh, okay. Moscherie! Yeah! Oh mein Gott. Da haben wir eigentlich mal drüber gesprochen, wie viele Lebenspunkte dein Hund eigentlich hat. 1000. Moscherie ist unsterblich. Haben wir mal, also ich muss das mal, das muss ich tatsächlich mal kurz gerade eben mal so ein bisschen, wie ist das eigentlich mit Hund? Ich guck mal kurz in das Glossar, damit ich mal eine Vorstellung habe, was das eigentlich bedeutet. So. Tiere, hier steht doch was. Oh, steht sogar was mit Hunde. Das ist ja alles da. Es ist ja alles da in diesem Grundregelwerk. Ich bin ja begeistert. Ich nicht. Ach doch, das ist schon gut. Da haben wir doch einen Hund. Ein Hund? Oh, 8 Trefferpunkte. Aber das ist ein Durchschnittshund. Deiner ist ja ein bisschen kleiner. Dein Hund. Es gibt 16 Lebenspunkte. Was? Die Warum? Lebenspunkte sind dann kompakter zusammen. Ach so, es ist ein kompakter Lebenspunktehund. Na, er hat 6 Lebenspunkte. Sechs Lebenspunkte. Und Moncherie greift, ich werde das jetzt mal auswürfeln gerade eben. Moncherie setzt an den Knieper einmal selber mal zu kniepen mit einem Biss. Und beißt leider daneben. Meine Also, Güte, was ist das für ein Hund? und der Knieper. Mal gucken. Setzt auch nochmal um. An, nochmal seine Riesenschere in den Hund zu treiben. Allerdings weichen die sich beide gegenseitig noch ziemlich effektiv noch aus. Und Moncherie Gut, dass Tiere umkreist so den dumm sind. Knieper. Moscherie beißt den Knieper. Umkreist. Umkreist. Moscherie, komm sofort hierher. Ich versuch's nochmal. Darf ich nochmal? Du willst ja wahrscheinlich währenddessen hinlaufen, ne? Ja, jetzt auf alle Fälle. Jetzt auf alle Fälle. Okay, kannst du gerne nochmal machen. Weiter Probe. Überreden habe ich nicht geschafft. Drei nicht geschafft. Moncheri weicht nicht zurück. Du hast dich aber dem Ganzen der Cidre soweit genähert. Der Knieper lässt unmittelbar von Moncheri ab und will jetzt dich mit den großen Scheren attackieren. Wie ist es, Paul Hummel? Du bist noch weiter hinten, bist du gefolgt? Wie war deine Ich bin schon gefolgt, aber ich bin sicherlich nicht so schnell gegangen wie Luisa, weil sie ja um ihren Hund besorgt ist. Und ich gehe schon auch flott hinterher, definitiv. Ich möchte meine Waffe ziehen. Was war denn deine Waffe? Ich habe einen Taschenrevolver. Ein Taschenrevolver möchtest du? Okay. Erschossen. Ich werde ihn erschießen. Das ist das beste Vieh. Ich guck gerade, ob es Knieper mit im Regelwerk gibt, aber es gibt nur Riesenkraken. Ach, schade. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Lebenspunkte. Was haben wir denn hier noch? Andere Krabbeltiere. Ja, da muss ich was anderes dann dementsprechend nehmen. Das macht aber gar nichts. Warten Sie kurz. Wir machen das jetzt mal so. Ich schreibe mir das mal gerade ganz kurz hier nochmal auf, weil ich hatte die Werte. Das ist jetzt alles gerade im On the Fly hat sich so entwickelt. Das finde ich aber sehr schön, dass sie jetzt tatsächlich einen Kampf gegen eine eklige Gestalt haben. So, okay. Willst du tatsächlich auf den Taschenkrebs schießen? Ich würde den ersten Angriff würde ich dir lassen. Ja, ich schieße. Okay. Probier mal. Nein, 100! Verdammt! Oh. Okay. Können wir froh sein, dass wir nicht erschossen werden? Oh Gott. Könnte schon fast sein, dass du Moncheri schießt. Oder? Bist du ruhig sein? Dafür gibt es doch eine schöne Patzer-Tabelle. Ja. Warum soll ich das entscheiden? Ich meine, so, Patzer. Oh Gott. Da gibt es doch eine schöne Tabelle. Also, ich bin sehr aufgeregt. Ja, du hattest normalerweise, ja. Normalerweise schieße ich nicht so schlecht. Das sagen sie alle. Und dann passiert sowas. Oh Gott, ja, du. Okay, würfel mal bitte. Würfel mal bitte nochmal mit einem. Würfel bitte nochmal mit dem 100er. Ja. 35. Du ziehst den Revolver. Und willst diesen Knieper anschießen und die Knarre hat eine Art Ladehemmung dein Taschenrevolver explodiert in deine Hand für drei Schadenspunkte. Die Waffe ist unbrauchbar, deine Hand schmerzt wie Scheiße. Du bist, glaube ich, Rechtshänder, Ja. Und die restlichen Teile fallen in den Sand. Moncheri ist aufgeschreckt plötzlich von dem lauten Knall, der einmal wahrscheinlich quer über die Insel gepfiffen ist. Der Knieper ist sehr unbeeindruckt. Deine Hand blutet stark und unter Umständen sind einige Fragmente davon auch in deine Hand eingedrungen. Hast du dich verletzt? Ich fange einfach nur an zu schreien. Oh, das ist immer gut. Ich wühle direkt in meiner Tasche, weil ich bin ja Ärztin, gewissermaßen. Für Tote! Ärztin für Tote. Fleisch ist Fleisch, stellen Sie sich nicht so an. Ah, oh mein Gott, aber meine dieser Hand. Knieper, ja, der muss doch erstmal. Dem Knieper ist das egal. Also, der wird dich innerhalb kürzester Zeit wieder angreifen. Das heißt, ich möchte jetzt eine Entscheidung, was du machst. Ansonsten kriegst du einen freien Angriff. Gibt es da irgendeinen Stock oder so? Oh Mann. Also, ich hatte mich auch schon umgeschaut. Ich habe nichts gefunden. Warte, mach mal verborgenes Erkennen. Okay. Mach mal verborgenes Erkennen, ihr beide. Geschafft. Ich nicht. Paul, du kannst hier, findest einen größeren Stein im Sand leicht vergraben, den du dir hervorziehen kannst. Okay, dann nehme ich den Stein und würde versuchen, so nah wie möglich an den Knieper ranzukommen und dann den Stein auf den Knieper werfen. Okay. Dann mach mal eine Werfenprobe. Erleichtert um 10%. Oh Gott, trotzdem, ey. Nee, nicht geschafft. Hauptsache kein Patzer. Der Stein explodiert in deiner Hand. Das ist schon, das ist schon ein schlechter Wurf, aber es ist noch kein Patzer. Ja, du wirst daneben. Der Knieper holt nach dir aus. Warte. Was heißt denn, der holt nach mir aus? Ja, ich bin immer noch... Ach so. Ich bin doch immer noch einige Meter. Ach so, Entschuldigung, weil du näher rangehen wolltest. Ja, näher ran, aber nicht so, dass der ja. in einer Sekunde mich angreifen kann. Also, okay. Ja, Esa. Du willst sie verarzen? Willst du sie wegziehen? Du bist. Ja, ich habe Skalpell und Lupe dabei. Also es stecken ja jetzt irgendwie Stückchen in der Hand, richtig? Ja, aber neben ihr steht auch noch ein Knieper, der euch alle wegkniepern will. Darf ich den wegtreten? Du kannst einen Nahkampfangriff probieren, ja. Ich bin für weitere Patzer offen. Tod durch Knieper. Okay, ja, ich würde das jetzt mal ausprobieren mit dem Nahkampf. Ja, Nahkampfhandgemenge ist es in dem Moment, ja. Okay. Handgemenge mit dem Knieper. Ich hab's nicht geschafft, aber Schere. Es ist ein Patzer. Aber kein Patzer. Nein. Okay. Oh Gott. ja, dann lass ich nochmal. Lasst uns fliehen. Warte, ich lass jetzt auch nochmal. Auch eher. Ich sollte das so ein episches Abenteuer sein. Wir sagen einfach schon an einem so einem komischen Krebs. Ja, der über den Strand läuft. Der Krebs hat aber auch daneben geschnappt mit seiner großen Schere. Und ein Geräusch, wenn man so eine Schere zuschnappt, hörst du auch, die schon nicht ganz unbeeindruckend ist. Also von der Einschätzung, wenn deine Hand dazwischen ist, ist die Hand unter Umständen ab. Ich habe auch in der Recherche mal einen Fischer davon gehört, was dem passiert ist, als der mal angekniepert wirklich? Wurde. Alter, das sind fucking fiese Viecher. Wenn die wirklich? Ja, ist wirklich so. Ich glaube, die haben dem, also ich meine, der hatte davon erzählt, dass er nicht aufgepasst hat und der Finger war instant ab. Instant, sofort. Nur so für euch zur Einschätzung, ob es sich lohnt, gegen einen Krebs einzutreten. Also ich möchte mit meiner gesunden Hand, möchte ich mir Mancherie schnappen. Die hebe ich so hoch, die hat nicht so ein Halsband, die hat so ein Geschirr, ne, so. Und dann halte ich die so, hebe ich sie so hoch. Und dann möchte ich den, ne, ich signalisiere den anderen beiden, wir verlassen jetzt ganz schnell diesen Strand. Okay, kommt ihr mit? Ich möchte dem Knieper noch eine Beleidigung zurufen, bevor ich gehe. Du kämpfst wie eine Kuh! Widerliches Krustentier. Ja. Stinks. Ach, die große Krabbe, du. Deine Mutter habe ich gerade als Pommes gegessen. Ja. Dann möchte ich auch gehen, weil der Knieper mir Angst macht. Okay, die Flucht muss ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht ausgespielt bekommen. Das werdet ihr wohl gerade noch so hinbekommen. Mayas, Entschuldigung. Luisas Hand blutet ziemlich fies. Ihr solltet da was gegen tun. Die Waffenteile liegen halt immer noch neben dem Blut im Sand. Ich würde sagen, wir bringen eine ausreichende Distanz zwischen uns und den Knieper. Okay. Mhm. Und dann gucken wir uns die Wunde an. Genau, ich habe Skalpell und Lupe ja immer dabei. Ich würde mir mit der Lupe mal die Splitter angucken und auch mit dem Skalpell direkt die ganzen Splitterchen da rausziehen. Ihr quasi setzt euch irgendwo in etwas weiterer Distanz hin, richtig? Ja. Okay. Also so, dass wir den Knieper noch sehen und notfalls beobachten können. Ach, der bleibt am Strand. Ich glaube, der hat, das verzeichnet er wahrscheinlich als Sieg. Mm. Der kriegt jetzt jede Menge Erfahrungspunkte, ja. Drecksknieper. Wenn du dir das angucken möchtest, ich hätte gerne von dir, Eva, erstmal eine erste Hilfeprobe, um das Ganze einzuschätzen. Ja, geschafft. Du siehst, dass die Hand durchtrieben wurde durch einige Metallsplitter. Es ist auch etwas verrußt. Die Wunde, die blutet schon stärker, sodass du durchaus einen Medizinkasten mal dafür verwenden könntest. Auch denkst du, dass die Hand erstmal ruhig gestellt werden sollte, damit sich nicht neue Wunden aufreißen? Und du hoffst jetzt in dem Moment, dass nicht ein größerer Eingriff notwendig ist und nicht irgendwelche Teile noch da drin sich tiefer eingetrieben haben. Auch ist durchaus ist keine schlechte Idee, da ein Betäubungsmittel für mit anzuwenden. Das soweit zur Ersteinschätzung. Das ist schon echt scheiße gelaufen. Ja, das ist richtig. Ja, Ich fluche in mich hinein. ich habe ja leider aber auch nicht mehr dabei als eben Skalpell und Lupe. Vielleicht Haben gehen wir wir in dem. zurück ins Hotel. Ja, also ich schaue mir das ja an. Ich mache mal so die gröberen Splitter raus, die ich erfassen kann. Würde ein Stück von meinem Ärmel abschneiden mit dem Skalpell und da quasi wie so ein Druckverband drauf machen, dass man nicht mehr ganz so hart blutet. Ich möchte vorschlagen, dass wir in die Innenstadt oder in die Markthalle gehen und dort nach einem Arzt suchen, weil ich kein Betäubungsmittel oder keine Medizin oder sowas jetzt in meiner Tasche dabei Stimmt, habe. dem Schnaps hast du ja den verwirrten Mann gegeben. Ah. Ja. Ich könnte ja jetzt die Hand in Rum baden, aber das ist ja blöd gelaufen, nicht? Da war man einmal so klug und hat die Flasche Rum mitgenommen und dann passiert. Ich würde sagen, ich laufe schon mal schnell vor und frage, von hier aus ist der Hafen ja am nächsten, oder? Vom Strand her, ja, also die Hafenkneipe ist nah dran. Ne? Ja, aber da war ja niemand. Nö, das ist zu, genau, das Genau, also Dockviertel ich und würde halt Hafen. dahin, wo halt Leute sind, schon mal schnell vorlaufen und fragen, wo denn der Inselarzt zu finden ist. Der Inselarzt. Du läufst gerade schon mal vor, die anderen, ich weiß nicht, wollt ihr in der Distanz folgen oder wollt ihr dann noch die Erstversorgung noch erstmal abschließen? Was ist so, was ihr vorhabt? Ich würde sonst Abschließen. während die noch dabei sind, schon mal losgehen, um nach dem Arzt zu fragen, damit wir da Zeit sparen. Du setzt dich in Bewegung vom Strand aus und dir fällt auf, dass ein Mann in einer Uniform mit in der einen Hand wohl ein Revolver, in der anderen Hand ein Knüppel aus dem Dorf gen Strand läuft. Auf uns zu. Ja, grob die Richtung. Habe ich das Gefühl, dieser Mann wirkt aggressiv? Eilig. Er wirkt eilig. Er wirkt Hm. bestimmt. Okay, ich bin erstmal verunsichert, weil da so ein Typ auf mich zurennt mit Knüppel und Revolver und verlangsame erstmal mein Tempo, um einschätzen zu können, ob der auf mich zurennt oder an mir vorbeirennen will. Wie weit ist der denn noch weg? Das sind jetzt noch, ich sag mal, 100, 150 Meter Luftlinie in dem Moment. Okay, dann würde ich ein bisschen zur Seite ausweichen und gucken, ob er daraufhin seinen Kurs anpasst. Ach, du läufst dann weg. Ja, so ein bisschen zur Seite würde ich gehen. Okay. Ich würde erstmal kurz verwundert stehen bleiben und dann so ein bisschen schon weiter in Richtung Hafen gehen, aber so ein Er bisschen läuft auf dich schräg. zu, ja, und meint dann: Still rein, wo sei? Noch einer von denen. Oh Gott. Aber was habe ich denn getan? Steh mir eine Waffe fallen lassen. Ich habe keine Waffe. Runter aus dem Holm. Habe ich das Gefühl, der Mann ist geistig beeinträchtigt? Nee. Also, wenn einer mit einem Revolver und einem Knüppel auf dich läuft und sagt, auf dem Boden hier ist die Polizei. Also die Einschätzung ist dann eher so schwierig. Ja, aber so wie er redet. Ja, so reden halt Leute. Als hätte er ein Seilgeschäft, eine Pommesbude und einen gut laufenden Fischereibetrieb. Ja. Na gut, ich gehorche ihm. Sag, guter Mann, ich habe nichts getan. Hier, meine Bekannte, sie ist verletzt. Ein Knieper hat uns angegriffen. Schnauze, ihr Touristen macht nichts als Ärger. Du wirfst dich in den Sand? Ja, ich sag erstmal nichts mehr. Er hält seine Waffen soweit trotzdem einsatzbereit. Scheint dich erstmal noch zu beäugen, ob du irgendwas bei dir trägst, um dich anzufassen. Also er bleibt stehen und sieht dann... Ich hab keine Waffen. Schade, gesagt! Und er holt mit einem Knüppel auf und schlägt dir einmal auf dem Rücken. Schreib dir mal bitte einen Schadenspunkt auf. Was? Ja, was? Dieses Schwein. This is the police, Mann. Ziviler Unruhe. Aua, das ist überhaupt nicht nötig. Das entscheidet immer das Gesetz, das hier nötig ist. Ich glaube nicht, dass das gesetzkonform ist, was hier geschieht. Schnauze! Und er holt nochmal aus und schlägt ihn nochmal auf den Rücken für einen Schadenspunkt. Na gut. Ich gebe auf. Und fluche innerlich. Er blickt den Strand ab, wohl suchend nach etwas. Und meint dann, da hinten! Er ruft zu euch beiden rüber. Sofort rüberkommen! Und lasst eure Waffen fallen! Wie bitte? Können Sie etwas deutlicher sprechen? Ich verstehe Sie nicht. Er feuert mit dem Revolver einmal in die Luft und deutet mit dem anderen, mit dem Knüppel, vor ihn auf den Boden, wo gerade eben Paul Hummel liegt. Nein, und zwar Schläge kassiert hat. Dass ihr auf die Distanz auch durchaus gesehen habt. Wie so ein Robbenfänger. Oh.